Schiffersmann vom Rhein, geh hier vor Anker am herrlichen Rheine, beim funkelnden Weine und bei den allerschönsten Mägdelein. Ach, lieber Schiffersmann, ach, leg doch bei mir an. Bleibst du bei mir, dann ist das alles dir. Bei mir, dann ist das alles dein.